Yeah. JPG3, es startet jetzt aus, bald ist der häufigste Suchbegriff. Schminktipps für geschlagene Frauen und weil ich sowas predige vor den Ghetto-Bitches, klopft man mir auf die Schulter wie vom Testo-Spritzen. Kollege Farid Bang, wir kommen, um paar Furzen zu ficken. Deshalb mach ich als erstes Charlotte zur Witwe. Klamotten voll Stitches, Butterfly in den Girls. Bis selbst die Bullen sagen, was ein stylisches Shirt. Chill am Rhein mit den Girls, 2 Lines, dann blasen die Bitches. Muskelkater, denn ich hab dein Nuttenvater gefistet. Ah, die kleine Hure, sie war sowieso nicht treu. Und DJ Desuher wurde per Glory Holds gezeugt. Das heißt so wie Crow gezeugt. Ich lass deine Mutter vom Fernseher blasen. Ich hab keine Zeit, ich bin am Pumpen wie Kläranlagen. Noten, so ein Wehstraße und dabei noch King am Mike. Wie tight ist wie ein Bounty, außen schwarz, innen weiß. Willst du sterben für mich? Ja, ich will. Eine Glatze rasieren für mich? Ja, ich will. Dir meinen Namen tätowieren? Ja, ich will. Ich tu alles, was du willst, mein Schatz. Dich von deinen Eltern trennen für mich? Ja, ich will. Deine Religion wechseln für mich? Ja, ich will. In den Knast gehen für mich? Ja, ich will. Ich tu alles, was du willst, mein Schatz. Yeah, Geldstapel wie El Chapo, voll auf Koks mit überhöhter Selbstachtung, wie ein Kartellkapo in El Paso. Zigarre in der Fresse wie Fidel Castro, Gun im Chanel-Sakko, scharf wie ein Taco Bell Nacho. Du denkst dir gelungener Karrierestart, da schieß ich dir 3 Löcher in den Kopf und hau ihn runter per Machetenschlag. Pulle ihn und werf nen Strike im Kegelclub, Mois. Und der Grund waren deine Dance-Moves aller Segelflugzeug. Pussy, dein Regelblut läuft, wenn ich aus Lambo-Fenstern winke. Godfather-Style wie Marlon Brando-Gangster-Filme, das Niveau wird stumpf wie meine Rambo-Messer klinge, wenn ich mit 120 Stichen Diego den Transen-Rapper kille, ja. Yeah. Ich will nen Clip wie meine Machete reinstich, schickes Farid in WhatsApp und der schickt Lachtränen-Smileys. Der Germane fickt deine Mafia-Clan-Click und du denkst Game of Thrones, weil der Aria stark ist. Willst du sterben für mich? Ja, ich will. Eine Glatze rasieren für mich? Ja, ich will. Dir meinen Namen tätowieren? Ja, ich will. Ich tu alles, was du willst, mein Schatz. Dich von deinen Eltern trennen für mich? Ja, ich will. Deine Religion wechseln für mich? Ja, ich will. In den Knast gehen für mich? Ja, ich will. Ich tu alles, was du willst, mein Schatz. Das ist das falsche Loch oder willst du mein Arsch? Ja, ich will. Was sagst du niemals am Altar zu mir? Ja, ich will. Du willst mich bestimmt nur ins Bett kriegen? Ja, ich will. Sag mal, willst du mich verarschen? Ja, ich will. Willst du nur zum Ficken und zum Essen kommen? Ja, ich will. Willst du, dass mein Sohn zu dir Papa sagt? Ja, ich will. Kannst du auch was anderes sagen? Ja, ich will. Okay, lass uns ins Kino gehen.